Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Marco Fair. Direct your attention. Sputnik Heimspiel. fair. Thank you. Let's do it. Okay, let's do it. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marco Fehr. We'll be right back. DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marco Fehr.